our government has a firm policy not to capitulate to terrorist demands, that no concessions policy remains in force, in spite of the wildly speculative and false stories about arms for hostages and alleged ransom payments. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages. The ballot of the bullet, some freedom or some bullshit. Will we ever do it bigger? Just keep settling for the shit. We brag on having bread, but none of us are bakers. We all talk having greens, but none of us on acres. If none of us on acres and none of us grow wheat, then who will feed our people when our people need to eat? So it seems our people starve from lack of understanding, cause all we seem to give them is some ballin' and some dancing, and some talking about our car and imaginary mansions. We should be indicted for bullshit we inciting. Children deaf and pretending it's exciting. We are advertisements for agony and pain. We exploit the youth, we tell them to join the gang. We tell them dope stories, introduce them to the gang. Just like Oliver North introduced us to cocaine in the 80s when them bricks came on military plane. A few months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not. The end of the Reagan era. I'm like Lemma 12-er, old enough to understand that shit had changed forever. They declared a war on drugs, like a war on terror. But what it really did was let the police terrorize whoever. But mostly black boys, but they would call us niggas and lay us on our belly while they fingers on their triggers. They boots was on our head, they dolls was on our crotches. And they would beat us up if we had diamonds on our watches. And they would take our drugs and monies as they pick our pockets. I guess that's the privilege of policing for some profits. But thanks to Reaganomics, prison turned to profits. Cause free labor's the cornerstone of U.S. economics. Cause slavery was abolished unless you are in prison. You think I ambush it and then read the 13th Amendment. Involuntary servitude and slavery it prohibits. That's why they giving drug offenders time in double digits. Ronald Reagan was an actor, not at all a factor. Just an employee of the country's real masters. Just like the Bushes, Clinton and Obama. Just another talking head telling lies on teleprompters. If you don't believe the theory, then argue with this logic. Why did Reagan and Obama both go after Gaddafi? We invading sovereign soil, going after oil. Taking countries is a hobby, paid for by the oil lobby. Same as in Iraq and Afghanistan. And I'm a dinner jar, say they coming for Iran. They only love the rich and how they load the pole. If I say any more, they might be at my door. Who the fuck is that? Staring in my window, doing that surveillance on Mr. Michael Rinder. I'm dropping off the grid before they pump the lead. I leave you with four words. I'm glad Reagan dead. Ja, willkommen zu Hornstrecke 30, eure Lieblings-Hip-Hop-Sendung. Ja, ey, check this out, man. Haben lange gebraucht, um die richtigen Kappen zu finden. Das war Killer Mike mit dem Lied Reagan, in dem es unter anderem darum geht, dass die Sklaverei durch ein perfides System von Gefängnissen abgelöst wurde, in dem halt auch noch unbezahlte Arbeit die Grundlage einiger Wirtschaftssysteme bildet. Also quasi Verschwörungstheorien. Ja, das sind nur Verschwörungstheorien. Das, also er thematisiert das in dem Text auch selber so, ja, wenn ihr mir nicht glaubt und so, dann müsst ihr mit der Logik hier. Ja, guckt doch mal bei Wikipedia rein. Ja, genau, nee, bei wo? Wo gibt es bessere Verschwörungstheorien, Sachen? Keine Ahnung. Ah, wie heißt denn sowas? Naja, egal. Okay. Was heißt Verschwörung oder Verschwörungstheorie gleich auf Englisch? Vielleicht gibt es ja da auch so eine Wikipedia. Keine Ahnung. Nee. Okay. Wer es weiß, ruft ruft direkt ein bisschen laut, ruft an. Ruft direkt an. Die, Die Nummer seht ihr unten eingeblendet. Ach so, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ach so, wissen, ja. Wissen die Leute denn überhaupt, wer wir noch sind? Wer Hornstrecke macht? Hornstrecke macht. Also ich habe als Gast heute einen Udo. Richtig. Und Udo Momento. Ich glaube, es ist der erste Podcast seit diesem Namen, oder? Ja, viel ist passiert in der Zwischenzeit. Im August war ich noch mild-mannered Felly. Und seitdem habe ich mich neu erfunden. Muss man ab und zu mal machen. Das stimmt. Alle. Wenn man im Gespräch bleiben möchte. In heutigen Zeiten auch, denke ich mal, so wöchentlich oder so, oder? Ja, aber wenn man immer so einen Namen hat, ich bin doch noch zu laut, ich muss mich ein Stück zurücklehnen. Also wenn man immer Udo Momento heißt, steigt dann will man den Namen natürlich auch nicht so schnell wieder abgeben. Wenn eben so eine Granate erstmal eingefallen ist und da können gerne die Neider kommen und sagen, das habe ich aber da und da schon mal gehört. Pustekuchen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, bei Gut Amigo sagen sie es aber auch. Stimmt nicht, habe ich letztens nachgeprüft. Alles verifiziert. Alles von mir erdacht. Ja, ich bin Alex. Ja, klassisch. Ja. Ich mache das nicht mehr mit dem Erfinden, oder? Nee, du hast Familie. Das geht gar nicht mehr. Wenn die nachher erkennen dich nie wieder. Ja, genau. Die wissen gar nicht, wo man so bleibt. Ja, zum nächsten Block, musikalische Art. Hast du Hip-Hop? Nee. Ich habe Hip-Hop, aber nicht für heute rausgesucht. Ach. Na gut, wir machen heute mal eine Spezial-Hardcore-Punk-Sendung. Aber das haut schon hin. So viel Hardcore. Oder was? Punk, was hast du denn? Willst du auch mit was Extravagantem anfangen oder wollen wir erstmal Geballer machen? Nee, mach ruhig noch was von dir. Gut, ich spiele was von einer Band, die heißt Outlook. Outlook. Was von Microsoft? Wahrscheinlich, ja. Nee, heißt das jetzt nicht anders? Ach nee, der Internet Explorer heißt jetzt anders. Edge. Siehst du, die erfinden sich auch jetzt. Twix. Reiters heißt jetzt Twix. Outlook. Wir machen gleich wirklich Geballer rein. Ja. Defecation mit dem Lied Backslider. Das Lied habe ich eigentlich nur genommen, weil es lang genug ist, um wenigstens irgendwie eine Idee davon zu kriegen. Ist halt das Intro von einer Kassette. Mhm. Und danach halt das Lied von Outlook. Na gut. Ja, weil Udo mich gerade fragte, ob ich das wirklich als Kassette habe. Nee, das ist von einem Blog, das heißt Terminal Escape, und der postet halt nur Kassetten. Und da höre ich immer rein und die beiden Sachen sind halt von dem Blog. Und gut. Das zweite hat mich ein bisschen an Void erinnert. Die uralt Band. Die damals mit Faith zusammen diese Split hatte. Die Split auf Discord hatten. Von der Stimme oder von der Musik? Oder? Na, sowohl von der Stimme als auch von der Gitarre so ein bisschen. Die haben das bestimmt nachgemacht. Also das Demo ist von 2011. Die kannten das bestimmt von ihrem Vater aus dem, ich denke auch. Plattenschrank oder so. Übrigens, ich hatte ja gestern mir letzte Nacht noch vorgenommen, so ein bisschen vorbereitet zu sein und ja, überlegt. Ja, naja, also der Grund, warum ich Alex letztens ansprach, dass ich wieder einen Podcast machen würde, war eigentlich der, dass ich so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen wollte an, ja, keine Ahnung. Glorreiche Zeiten. Die letzten, na nicht die letzten 15 Jahre, aber so vielleicht an die Zeit vor 15 Jahren oder vielleicht vor 12 oder 13, 15 waren es wahrscheinlich nie. Na von, sag ich mal, 2005 bis 2010 so. In dem Dreh. Das kommt hin, ja. Und ich bin aber da Musik. 2010 war es wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich eher von 2003 bis 2008, aber irgend sowas. Egal. Aber ich bin auch musikalisch gar nicht vorbereitet. Aber dann saß ich letzte Nacht zu Hause. Was hast du? Und hab mir, und hab mir eine Notiz auf dem Zettel gemacht. Weiß aber überhaupt nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Was mit der Abkürzung? Nee, das. Diese Abkürzung hat mir nur letztens jemand aufgeschrieben, irgendeinen Film, den ich wahrscheinlich gucken soll. Aber hier dieses Vergänglichkeit Musik habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß ja aber nicht mehr, wie ich es meinte. Also ich saß heute Nacht noch hier, war zugegebenerweise auch nicht mehr nüchtern und habe über irgendwie Musik sinniert. Ja. Und dachte, Mensch, das wäre ein fantastisches Thema für heute und habe mir das aufgeschrieben. Ja. So als Stichpunkt. Ja, ich verstehe das. Weiß aber nicht mehr, wie ich es gemeint habe. Die Musik hat ja diese Fähigkeit, einen in solche alten Zeiten halt zurückzukatapultieren, weil die halt immer noch genauso klingt wie damals, als man sie neu gehört hat. Von daher ist natürlich die Musik an sich jetzt wenig vergänglich, führt einem aber die eigene Vergänglichkeit wahrscheinlich krasser vor Augen. Okay, das war nett philosophiert, war ja überhaupt nie das, was ich damit gemeint habe. Es war also nur ein Vorschlag. Ja, war ein guter Vorschlag, deswegen sage ich es ja. Aber wir sind noch nie nah dran an dem, was ich damit gemeint haben könnte. Also ich weiß, dass es das nie war. Vielleicht fällt es uns ja im Verlauf der Sendung noch ein, im Verlauf des Podcasts. Das senden natürlich nicht. Im Prinzip ist es gesendet, nur zeitversetzt. Ja, klar. Und also vielleicht kommen wir ja jetzt in den nächsten Minuten noch drauf. Ja, du musst drauf kommen. Das wird jetzt so ein bisschen als Damoklesschwert über unseren Köpfen schweben und wenn wir nicht drauf kommen, dann über deinem Kopf. Also. Dann wird unsere Fanbase sich von uns lossagen. Haben wir noch Publikum? Ich frage mich das immer. Ich habe immer den Verdacht, dass der Thomas das einmal auf Facebook gestellt hat und uns nur dadurch irgendjemand überhaupt wahrgenommen hat. Ja, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es Hartgesottene mehr als drei Leute, also sprich uns zwei und vielleicht noch Thomas gibt, die sich das anhören. Naja, Rundbrief an Freunde. Ja. Okay. Na los, dann spielst du jetzt was? Na klar. Die Schriftart vergrößern, ja? Ich kann es erkennen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was von mir war. Creeps, lass uns Creeps spielen. Yeah. Okay, ja, dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber wir waren ja letztens zusammen in einer Chemo bei einer Gruppe, der ich unterstellen möchte, ähnliche Musik zu spielen. Würdest du mir da zustimmen? Jetzt habe ich doch mit dem Stuhl geknarzt. Also bei der Judah. Vorband. Judah war ja eher, ich muss sagen, bei Judah, okay, die machen schon so Rock'n'Roll-Firlefanz irgendwie, aber die haben so eine assige Garagenkante drinne. Und hier war ja jetzt eher so das Surfen und... Das ist richtig. Ja, wahrscheinlich bin ich auch einfach horrormäßig, nur auf den Vergleich gekommen, weil es Beatles für uns Musik klingt ist, solche Musik ja immer gleich. Musik ist, die eigentlich gar nicht unbedingt innerhalb des Spektrums dessen, was ich regelmäßig konsumiere, liegt. Nee, aber zu dem Judah-Konzert nochmal, das hat mir ja live total gut gefallen. Und ich habe mir ja auch dort die Platte gekauft. Die liegt jetzt aber immer noch eingeschweißt da, weil ich zu Hause schon nachgeguckt, weil ich dann zu Hause gemerkt habe, dass die Studioproduktion eigentlich ganz schön lahmarschig ist. Hast du online angehört oder was? Ja, ich habe es auf keine Ahnung, Bandcamp oder irgendwo angehört und vielleicht sollte ich jetzt mit Abstand nochmal reinhören, aber es hat mir live so viel besser gefallen. Ich kannte nur so eine Single von denen und das war eigentlich auch ein relativ glattes Lied. Das stimmt schon, wenn man das sich so anhört. Und dann live war es schon räudig. Das war gut. Weißt du noch, wie die Vorband hieß? Nee, könnten wir jetzt gerade nochmal schnell nachgucken. Das fand ich nämlich erstaunlich. Da hat man den Kontrast. Also die sahen auch so aus wie Leute, die so eine Musik machen. Und Judah sahen irgendwie aus wie italienische Automechaniker. Ja, deswegen mag ich eigentlich auch das Cover. Ich bin ja dann nach der Chemo noch in einer Kneipe gewesen und habe noch ein, zwei Bier getrunken und hatte die Platte mit. Und da hat der Barkeeper zu mir gesagt, er mag eigentlich keine Plattencover, wo Leute drauf sind und das wäre ein scheiß Cover. Und ich habe gesagt, ach, mir gefällt es ganz gut und außerdem mag ich die Schrift. Und da hat er, also wir kennen uns, und er meinte er, ich wäre doch recht einfach, das würde man daran wieder sehen und... Er hat damit recht, aber diese Offenheit, mit der er mir das an dem Abend gesagt hat, hat mich doch etwas verblüfft. Nee, witzigerweise kommt die Band ja auf Burning Heart raus, diesem berühmten schwedischen Label. Da war auch Millencolin drauf. Genau, oder stimmt das? Doch, Millencolin waren auf Burning Heart und ich glaube Pennywise und also ich hatte mir Pennywise nämlich, ist ja keine schwedische Band, aber ich glaube, die waren damals auch da drauf oder zumindest auf irgendwelchen Samplern und so dieser No Fun at All, glaube ich, und was weiß ich nicht, was so diese ganzen... Ja, was man halt so gehört hat, wenn man 14 war. Ich dachte, das Label gibt's gar nicht mehr, war völlig verblüfft, aber ich glaube, die machen auch gar nicht mehr so viel. Also wenn du auf die Labelseite gehst mittlerweile, hast du eigentlich recht prominent Judah auf der ersten Seite prangen, vielleicht auch, weil das Album aktuell gerade raus ist, aber sonst scheint da gar nicht so viel anderes mehr zu sein. Also die hatten ihre Hochzeit wahrscheinlich vor 15 Jahren und jetzt vermutlich nicht mehr so. Wahrscheinlich. Also ich hatte nur den Tag danach, weil mir das auch mit Millencolin einfiel und habe mir dann danach dieses Video von Penguins und Polar Bears angehört und hatte danach gefühlt anderthalb Wochen diesen schmalzigen Ohrwurm im Kopf und bin dann nicht losgeworden. Burning Heart. Ich kann ja gerade nochmal schnell einen Blick werfen hier. Was sie noch alles rausbringen. Oder rausgebracht haben. Da sind schon ein paar bekannte Namen dabei. Chickenpox, Boy Sets Fire... Millencolin haben wir ja schon gesagt. Liberator, halt auch hier auch so eine Ska-Band gewesen. Die Hives, die sollten ja auf jeden Fall bekannt sein. So Raised Fist, Refused, Randy und Turbo Satanic Necro. Surfers, ja. Tatsache. Also die hatten damals schon ein recht prominentes Line-Up. Ja, das war so war schon über dem DIY, so, oder? Also die ganze Zeit. Ja, ja, klar, schon. Also das war so ein bisschen wahrscheinlich das schwedische Fat Records, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich habe es immer mit Epitaph so ein bisschen verwechselt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es auch so, obwohl so richtig pop-punkig ist, das auch nicht, was die hier anbieten. keine Ahnung. Warum. Nö, also da. Also war für mich so eine Kategorie, so irgendwie so, ah ja, so berühmtere Bands. Ich würde es auch gar nicht unbedingt, also ich würde auch, Millencolin war für mich damals nicht unbedingt Pop-Punk, und wenn ich es mir heute nochmal anhören würde, ist es vermutlich immer noch Meilen entfernt von Blink 182 oder. Na, das würde ich jetzt gar nicht so. Ähnlichen. Ich weiß es nicht, aber. Ja, wir spielen das einmal. unser nächster Podcast wird dann ein Burning Heart Special. Ja, wir machen ein Pop-Punk Special. Okay. So, jetzt könnten wir ja mal wieder was spielen. Ja, ich kann, jetzt haben wir schon ganz schön viel Inhalt gebracht, ne? Was man so Inhalt nennt, ne? Na komm, also. zu wählerisch sollten die Leute da auch nicht sein. Also, einfach kostenlos, ne? Ja. Apropos kostenlos, wir haben da jetzt so eine Patreon-Seite uns angelegt. Ja. Und da könnt ihr ab einem Dollar im Monat. Nee, $16.95. Und dann zeichnet euch Udo jeden Monat irgendeinen Sticker und schickt ihn euch. Schon aufgeklebt auf irgendwo ein Stück Papier. Auf einer alten Platte von ihm, die er nie geöffnet hat, weil er sich online angehört. Apropos Pop-Punk. Nee, warte. Ach ja, ich wollte jetzt Benny and the Roids spielen. Das ist. Garagenäu, nenne ich das jetzt mal. Okay. Weil ich das so gelesen habe. Da könnten wir ja danach gleich ein Lied von mir noch anschließen. Das dann hätten wir so eine Art Eu-Block. Okay, cool. Ja, stimmt. Ja, das macht Sinn. Das sehe ich auch so. Also Benny and the Royals mit Predictions und danach. Genau, und danach Brigada Flores Magón mit einem lustigen Lied, der sich um blaue Schweinchen dreht. Aha, die Frage. Der sich um blaue Schweinchen dreht. Der Song, das Lied. Absolut astrein ausformuliert gewesen von mir. Ein Lied, das sich um Schweine in Blau. Schweine in Blau? Dreht. Ja. Okay, da habe ich dann ein gutes Anschlusslied. Ein lustiger Fantasietext, wie ich vermute. Ja, ja. Mein Französisch ist leider nicht so gut. Pont en bleu. Ich wollte dich noch fragen, was das heißt, aber es ist ja gar kein Italienisch. Na gut, machen wir dann die Fragen noch. Benny and Royals Predictions. Yeah. Das war echter Oi, oder? Ich weiß nicht, ob das echter Oi war, echter. Aber das war auch eine relativ olle Kamelle schon. Also von wann ist das? 2001. Ich höre ja kaum aktuelle Musik. Echt, ich höre immer, von also ich versuche dann doch immer was Neueres zu finden. Ich habe dann einen brandaktuellen Song aus dem Februar habe ich dann hinterher noch. Das ist ein absolutes Schmankerl, was für mich albumtechnisch das ganze Ding nimmt. Für mich dieses Jahr etwa den Stellenwert ein, den letztes Jahr Gunship eingenommen hatte. Ja. Also hast du auch gleich eine 80-Euro Spezialvariante gekauft von dem Album? Nee. Ich habe es noch gar nicht gekauft. Ich habe es bisher nur als MP3 runtergeladen. Ich war halt nachts schon auf der Bandcamp-Seite und hatte... Ich hab jetzt für Musik auf Bandcamp schon mal bezahlt. Ich auch. Das ist echt... Kann man auch machen, wenn man will. Ja, selbstverständlich. Also deswegen war ich ja auch schon auf der Seite und hatte aber schon wieder was getrunken und dachte, nee, wart's mal bis morgen. Also das ist trotzdem ein fantastisches Album. Das läuft bei mir jetzt seit... Ich kenn's erst seit einer Woche, aber seitdem... Seit einer Woche rauf und runter. So ist es. Ja, naja, so muss das sein. Ja. Aber das haben wir ja noch gar nicht gehört. Das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Noch heimlich. Aber nur, dass wir das schon mal ein bisschen angeteasert haben. Ja. Wird der Song heute noch gespielt? Wird er es nicht? Ja. Erfahren Sie es nach der nächsten Werbung. Bleiben Sie dran, ja. Die Werbung, nee. Ich habe nämlich auch ein Lied über... Na gut, meins ist ein bisschen konkreter. Aber konkret inwiefern? Die lustigen Fantasiewesen werden diesmal direkt angesprochen. Ach so, du spießt es noch auf die... Ja, auf die Pork en Bleu an. Ja, also ich hatte da ja übrigens immer so ein Bild vor mir, kennt ihr ja das vom rosa Elefanten, den man angeblich sieht, wenn man betrunken ist. Und ich habe bei das blauen Schweinen, denke ich auch mal an so himmelblaue, aufblasbare Ballons in Schweineform. Ich vermute, darum ging es in dem Lied. Ich denke auch. So, jetzt habe ich aber dich schon mal unterbrochen. Ich hatte auch gar nichts groß im Kopf. Das ist, also das Lied heißt halt Yes All Cops, ist halt von Warriors. Und das könnte eigentlich auch schon ein kleiner Teaser auf die Pop-Punk-Sendung sein. Okay, na ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ja, wir machen heute nur so eine Cliffhanger. Like der Alex kann Sachen, die erzeugen keinen Ausschlag hier auf dem, auf dem Bildschirm. Ja, Oszilloskop. Ja, okay, das war jetzt noch Criminal Damage. Genau, habe ich mich mit einer Eulenkamelle nochmal hinten dran gehangen. Ah, du hast das erst spät entdeckt, ne? Deswegen bist du da auch. Naja, so spät nie, aber schon, naja, mindestens 10 Jahre nachdem das Album raus. Blödsinn, das ist Quatsch. Wann kam das Album denn raus? 2006? Nee, das ist natürlich Quatsch, dann hätte ich es ja erst dieses Jahr entdeckt. Dann ist letztes Jahr hast du es entdeckt. Oder? Ja, so ist es. Ja? 9 Jahre. Ja. Also Criminal Damage habe ich damals auch rauf und runter gehört. Auch bestimmt eine Woche lang. Nee, bestimmt länger. Also das war wirklich eine große, große Kapelle. Ja. Also auch ich fand auch die Texte extrem gut und herausstechend im Vergleich zu anderen Sachen so. Naja, das ist so wasted. Also als D-Beat-Opa, ja, sucht man sich natürlich Bands, die so aus diesem üblichen Umfeld kommen und da ja hier auch mindestens ein Bandmitglied von Tragedy mit am Start ist, war das natürlich dann eine Kombo, die mir sofort zugesagt hat. Und hätten die Blasmusik gemacht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, fantastisch. Das Name-Dropping worked. Ne? Ja, also, ja. Wenn man so sagt, hier schon mal mit na, so habe ich Millen auch Colin auf Tour gewesen. Platten in Green Hell auch bestellt. So, als ich den Katalog immer noch gekriegt habe in der Post, früher habe ich immer da gesessen, wenn ich meine Arbeitsamttermine hatte oder was auch immer, hatte den Green Hell Katalog mit und bin also durchgegangen und habe bei den Beschreibungen immer gelesen, klingt wie oder beeinflusst von, und dann habe ich schon gedacht, na dann kann das ja schon mal gar nicht schlecht sein. Genau. Ich habe auch häufig ins Klo gegriffen mit diese Art Musik rauszusuchen. Aber man hatte keine andere Chance, man konnte sich nicht anhören. Die 10 Kapellen, die auf dieser beiliegenden CD drauf waren, die waren eher... Das waren immer Sachen, die mich nie interessiert haben. Genau. Wobei es auch, manchmal habe ich doch ins kalte Wasser mich fallen lassen und habe dann doch mal irgendwas bestellt, was einfach nur von der Beschreibung her interessant klang, aber wo überhaupt keine Vergleiche gezogen wurden zu Sachen, die ich schon kannte. Das waren häufig ganz gute Überraschungen und Sachen, von denen ich erwartet habe, das klingt wie irgendwas anderes, was ich total geil fand, Okay. Stellte sich dann als nur halb so geil raus. Wobei halb so geil wie His Hero Is Gone eigentlich immer noch ziemlich geil ist. Was mir dabei bei Flight 13, da gab es doch mal eine Zeit lang so eine angeblichen Überraschungspakete, wo du für, keine Ahnung, gefühlt 2,50 € irgendwie 10 Singles bekommen hast oder so, wo du so gedacht hast, ach naja. Singles nach deren Wahl. Genau, nach deren Wahl. Also du hast keinen Einfluss drauf gehabt. Und man hat echt so gedacht, dumm wie man war, naja, irgendwas muss ja dabei sein, was für 2,50 € wert ist. Aber es war nur Müll. Keine Ahnung, da kam ja auch alles Mögliche auf Platte raus. Heute wahrscheinlich noch schlimmer eigentlich, aber naja, gut. Aber wenn man heute nochmal reinhören würde, würde man vielleicht manche Sachen plötzlich total geil finden. Nee, irgendwelche Schüsseln habe ich aus den Platten gebogen und so, dass noch irgendwas Sinnvolles damit man anfangen konnte. Ja, schrecklich. Man kann das gar nicht benennen, was, also man weiß ja auch gar nicht. Also es trifft aber vielleicht wieder dieses Vergänglichkeitsthema, dass ja viele Bands zum Glück auch in der Versenkung wieder verschwinden und sich niemand mehr erinnern kann, dass es die jemals gegeben hat. Das ist richtig. Schön, dass du nochmal zu dem Thema zurückkommst. Ich hatte es nämlich wieder völlig vergessen. Das ist schon wieder vergangen. Das ja unsere Mission ist, rauszufinden, was ich mir mit dem Stichpunkt eigentlich sagen wollte. Ich kann zu Warriors noch erzählen, dass die Band habe ich kennengelernt oder entdeckt durch den Razor Cake Podcast, den ich im letzten halben Jahr massiv gehört habe. Und dort gibt's halt auch ein Interview. Also für die ganzen Nasen, die immer irgendwelche Background-Informationen zu den Bands brauchen, die können sich dorthin verlinken lassen von meiner Webseite. Ich glaube, jetzt komme ich sogar langsam wieder auf die Spur dieses ominösen Hinweises, den ich mir hier gegeben habe. Ja, ja. Also möglicherweise war es tatsächlich so, weil ich letzte Nacht, glaube ich, war es letzte oder vorletzte Nacht noch so einen Haufen 90er Rap-Kram gehört habe, der mir momentan auch wieder relativ gut reingeht. Und das war ja, was meine erste große Liebe war ja quasi direkt nach der Wende Hip-Hop. Und da habe ich festgestellt, dass so die Sachen, die von, naja, lass es anfangen, bis Mitte der 90er Jahre rauskamen, für mich überhaupt nichts an Qualität eingebüßt haben, auch wenn ich textlich bei vielen heutzutage eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln kann, aber rein musikalisch. Homo Bitches oder was? Naja, die Da gibt es schon Texte, wo ich denke, also ja, sexistisch sind die hier häufig ohnehin, teilweise auch rassistisch oder antisemitisch. Also vielleicht jetzt nicht gerade die Sachen, die mir noch sehr gut reingehen. Ich glaube, da würde ich heute auch sagen, nee, dann mag die Mucke ganz fetzig sein, aber ich kann mir den Scheiß einfach nicht mehr anhören. Hm. Ich habe zum Beispiel letztens, ich hatte... Das war ein Mitglied vom Wu-Tang Clan, Genius aka GZA, und der hat 95, okay, glaube ich, sein Soloalbum rausgebracht. Und das Album war ziemlich fett und ich höre es heute immer noch gerne. Und es gab damals auf der, nur auf der CD-Version, gab es noch einen Bonustrack. Ich hatte aber die Vinyl-Version und kannte den Bonustrack deswegen gar nicht. Ich habe den Bonustrack eigentlich erst vor kurzem das erste Mal gehört. Und der war auch überhaupt nicht von dem Typen, sondern das war einfach nur von so einem Wu-Tang-Affiliated Act, Killer Priest, ist das, glaube ich. Und der hatte da in seinem... Verwandt mit Killer Mike, weiß man das? Möglich. Und der hatte in dem Text dann irgendwas mit Crazy Bitches Holding Up Legalized Abortion Signs oder irgendwie so ein okay. Krempel. Und die, also der Song an sich heißt... B.I.B.L.E. Also Bible, aber ausgesprochen Basic Instructions Before Leaving Earth. Und also der teilweise echt krude Texte. Und dieser eine Track macht für mich das ganze Album kaputt. Also zum Aha. Glück ist der auf der Vinylfassung nicht drauf und gehört eigentlich auch nicht drauf für mich. Aber das ist so ein absoluter Fremdkörper. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so diese 90er-Sachen gehen mir immer noch gut rein. Und auch wenn ich eigentlich nach Mitte der 90er bis zu den bis in ja, Anfang der 2000, also bis 2001 noch mehr Hip-Hop-Platten gekauft habe als bis Mitte der 90er, ist da viel weniger qualitativ Hochwertiges dabei. Dafür ist es eine viel größere Masse halt. Also ich weiß gar nicht, aber ich weiß nicht mehr, ob das war, was ich gestern Nacht meinte, aber darüber habe ich letztens auch nachgedacht, dass irgendwie dieses wenige trotzdem dafür, also dafür war die Qualität einfach eine ganz andere. Und irgendwann hast du halt so eine Masse an Veröffentlichungen gehabt, weil es wahrscheinlich einfach immer einfacher wurde, Platten rauszubringen, und das hast du letzten Endes ja in jeder Musikrichtung. Ja, oder du genauso dann, wie du jeder heute. Dann, genauso, du hast ja dann die Klassiker schon oder das, was ja, wirklich heraussticht. Aber die... Also ich meine, aus jedem Genre oder was guckt ja dann nur ein gewisser Teil als Leuchtturm hervor. Also und wenn du das dann halt schon hast, dann kannst du ja nur noch... Aber die gab es auch, also ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein, also warum mir jetzt gerade immer noch dieses Anfang bis Mid-90er Zeug gefällt, ob das irgendwie ans Alter gekoppelt ist, was ich vielleicht zu dem Zeitpunkt auch hatte, weil es ja. weil auch Ende der 90er und Anfang der 2000er vereinzelt immer noch fette Rap-Sachen rausgekommen sind, aber da fehlt mir heute, da habe ich nicht mehr so den Bezug. Also wenn ich jetzt die rein oder anhören würde, würde ich wahrscheinlich sagen, naja, schon gar nicht schlecht, aber ich habe irgendwie, sind die trotz ihrer Klasse möglicherweise auch nicht ganz so hängen geblieben. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gerade eine Altersphase war, in der man vielleicht besonders empfänglich ist. Oder? Ja, oder die wie alt war ich denn? Anfang der 90er, also 77, 97, naja, also das ist so 13, 14, 15 gewesen sein. Naja, wenn das neu ist, dann ist halt das prägend. Das und ist jetzt so, ist mir eingefallen, es war nämlich doch was ganz anderes. Ach so, okay. Was ich damit gemeint habe. Endlich. Aber jetzt habe ich schon, jetzt na gut, dann schon so lange darüber schwadroniert. Dann spielen wir erst nochmal was. Hast du jetzt noch was? Na klar, dieses absolute Highlight, was ich ja schon angedroht hatte. Das, stimmt. Was fantastisch in die Mitte reinpasst. Ein absoluter 7-Minuten-Kracher. Ja, jetzt nicht verraten dürfen. Wieso? Damit die Leute sich doch freuen können. So. 7 Minuten allerfeinste Kost bekommt ihr jetzt geboten von Mountain Witch mit dem Titel At the Mountains of Madness. Schon vorbei. Ja, leider schon vorbei. Vielleicht kannst du es nochmal von vorne starten. Ich könnte mir denken, das wäre auch im Interesse unserer Hörer. So, das war wie gesagt Mountain Witch, wem der Songtitel bekannt vorkam. Der ist möglicherweise Fan von H.P. Lovecraft, denn von dem gibt es ja einen Roman, der At the Mountains of Madness heißt. Und ich vermute, es wird sich hierbei um eine Anspielung gehandelt haben. Ich denke, die haben den ganzen Roman in diesem Lied komprimiert. Jedenfalls, auch hier ist wieder ein Muster zu erkennen. Letztes Jahr war Gunship mein Favorite Act, die ja auch eigentlich nur so ein aufgewärmtes Zeug gemacht haben, also irgendwelche Retro-Mucke. Und auch das ist ja letzten Endes eigentlich nur die Black Sabbath gewesen, nur in... auf Deutsch. aber mit englischen Texten natürlich trotzdem. Auf Deutsch in englischen Texten. Ja, zum Thema Name-Dropping nochmal. Hier spielt der Bassist von Turbostaat mit, falls das irgendjemanden interessieren sollte. Und ich habe die Band letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, an der Groove Station gesehen. Und auch da waren die Mountain Witch. Und auch da waren die schon sehr gut. Also es gibt von denen noch zwei andere Alben, bilde ich mir ein. Auch immer relativ kurze Sachen. Und die gehen auf jeden Fall sehr gut ins Gehör. Also das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen das Schwierigste. Überhaupt nicht, das Eingängigste sogar. Also ich glaube, die, also eingängig sind sie alle, aber die anderen Sachen sind trotzdem noch so ein bisschen kantiger. Vielleicht. Gewohnter für uns. Ach, wolltest du jetzt, hast du jetzt die Idee? Ach so, deine Vergänglichkeit hast du das dir bewahrt? Ist eigentlich was total dämlich ist und die Tatsache, dass ich mir diesen Sachverhalt mit Vergänglichkeit aufgeschrieben habe, führte wahrscheinlich dazu, dass ich nicht mehr wusste, was ich damit gemeint habe, weil es eigentlich mit Vergänglichkeit nichts zu tun hatte. Und zwar habe ich die letzten Tage immer drüber nachgedacht, oder ich war mir sicher, dass ich mir gewisse Platten direkt bei Erscheinen damals gekauft habe, auf Vinyl. Wenn ich aber jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, kann das eigentlich nicht sein, weil ich habe ja erst 95 mit der Ausbildung angefangen und hatte vorher ja außer meinem Taschengeld gar kein eigenes Geld. Das heißt, ich kann unmöglich die ganzen Platten, die 93 und 94 rausgekommen sind, schon bei Erscheinen gekauft haben. War mir aber völlig sicher. Also was irgendwie bedeutet, dass die Platten über eine lange Zeit immer noch so präsent waren, dass ich sie irgendwie immer noch als neu wahrgenommen habe. Und vielleicht auch nur durch, weil ich von bestimmten Alben Videos hatte. Damals habe ich halt immer noch mal, bin ich zu Kumpels nach Hause, weil wir ja nicht selber Westfernsehen hatten, und habe dann irgendwie bei denen nachts auf Kassette Yo MTU Raps aufgenommen, also auf Videokassette. Ja. Und habe die dann wahrscheinlich hoch und runter gehört. Und wenn ich dann von jedem Album jeweils nur ein oder zwei Lieder kannte und die häufig gehört habe, vielleicht sind die dadurch dann irgendwie präsenter und frischer geblieben. Also anders kann ich mir nicht erklären, dass ich im Nachhinein mir immer eingeredet habe, ich hätte dieses Album schon von Anfang an gehabt und ich wäre quasi so ein Erstkäufer noch mit gewesen, die schon so halb vorm Laden kampiert hätten. Mit Schlange stehen. Und drauf gewartet haben, was natürlich Quatsch ist. Also ich habe damals halt schon Hip-Hop-Zeitschriften gelesen, auch aus dem englischsprachigen Bereich oder eigentlich primär, weil es ja nicht deutschsprachig ist. Gab, also nicht wirklich. Es ging da erst los, oder? Ja. Mitte der 90er? Da kam dann irgendwann die Juice, fällt mir jetzt so als deutsches Rap-Magazin noch ein. Die Bands, die dann so Ende der 90er waren, die dann ja alle berühmt und 2001 waren sie alle verbrannt. Welche jetzt? Puh, keine Ahnung, was Fettes Brot und ach so, die deutschsprachigen Bands. Was, ja, so. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube so bei 1-2, die waren schon noch eine Weile länger. Also auch gerade, weil Dendemann, glaube ich, sogar noch irgendwo im Fernsehen jetzt mittlerweile als, ich glaube, bei Jan Böhmermann oder so, habe ich gehört, ja, so Studioband macht oder so, ne? Ja, Studio-Rapper. Genau, nee, und jedenfalls haben wir jetzt endlich dieses Mysterium geklärt. Es ging mir einfach darum, dass Musik damals viel länger frisch geblieben ist und nicht so schnell abgewechselt wurde. Also das ist eben für mich damals ein Album, was... 1993 rauskam, 1995, als ich mir dann tatsächlich kaufen konnte, tatsächlich eigentlich noch den Status neu hatte. Und das erinnert mich an ein Gespräch, was ich mal mit einem Kumpel hatte, auch schon vor vielen, vielen Jahren, wo es um irgendwelche Beastie Boys Alben ging und wo er meinte, ja, da habe ich damals drauf gewartet dann kam das raus und ein Jahr später habe ich es mir gekauft. Gleich ein Jahr später, ne? So, und das war damals offensichtlich halt noch eine Frist, die als absolut zeitnah galt, während heute ein halbes Jahr später ja nach vielen Alben kein Hahn mehr kräht. Das meinte ich ja vorhin mit, dass man sich auch so schnell neu erfinden müsste, theoretisch, weil die Aufmerksamkeitsspanne so im Keller ist. Aber da muss man mit der Zeit gehen. Ja. Man kann jetzt nicht so tun, als ob es ewig wie früher sein sollte. Deswegen spielen wir jetzt noch ein Lied. Na, ich würde zwei Lieder spielen, weil die beide sehr schnell. Dann spielst du zwei und dann könnten wir theoretisch ja die Verabschiedung machen, oder? Hast du, wie viel hast du noch? Weil ich habe dann im Endeffekt ja nur noch eins, was wir als Rausschmeißer machen. Na, dann machen wir das so. Ja, die erste Band Gloss oder GLOSS. Ist das auch wie bei Bible so eine. Das steht für Girls Living Outside of Society Shit. Ah, okay. Das ist eine relativ gehypte Band, müsstest du eigentlich kennen. Aber deswegen spiele ich es dir heute vor, dass du auf den frischen Zug aufspringst. Ich bin da immer außerhalb jeglichen Hypes. Ja. Das ist der einzige Hype. Ist aber auch schon wieder ein Jahr alt. Dem ich folge, ist der Hype um mich, aber... Gut, Drax aus London, England. Gloss aus, weiß ich nicht, USA, fertig. Das ist ja auch ein kleines Land, da gibt es nicht so ich viele. Ich denke auch, da kennt jeder jeden und da wäre es wirklich müßig, jetzt noch regionale Unterschiede festmachen zu wollen. Ist ja auch egal. Gut ist gut, ne? Ja. Und schlecht ist schlecht. Schlecht ist schlecht. Damit verabschieden wir uns. Nee. Wobei, ja, da fällt mir die Zeile aus dem Randy MC-Song ein. Ich weiß gerade nicht, welcher das war, aber die ging irgendwie good meaning good, but bad, nee, bad meaning good, but, ja, keine Ahnung. Egal, sie fällt mir ein, aber ich kann sie nicht mehr rezitieren. Ja. Auf jeden Fall ging es darum, dass bad ja auch irgendwie cool sein kann, also gut. Und so absichtlich bad ist, so wie Punker oder Ghetto-Hip-Hopper. Naja, genau. Also, aber wie gesagt, schon, naja, egal. Du hast es richtig erkannt. Ja, schlecht ist schlecht. Bis zum nächsten Mal. Bad, bad meaning good. Ja, stimmt. Achso, der letzte Song, den wir jetzt noch spielen, stammt frisch aus der Kühltheke. Von dem Demo-Tape Kartoffeln mal anders. Welcher Kapelle? Die Kapelle heißt Dr. Ulrich Undeutsch. Da ist mein Kollege dran beteiligt. Und ich konnte mir lange Zeit den Namen der Band nicht merken und habe jedes Mal Erwin Deutschmann gesagt. Jenkins Porkins. Aber es ist Dr. Ulrich Undeutsch und das wird heute unser Abschlusssong. Und dann, denke ich, hören wir uns im nächsten Woche. Herbst zur neuen Hornstrecke. Ja. Ich habe ja auch schon überlegt, vielleicht könnten wir auch einzelne Podcasts machen. Du darfst gerne deinen Podcast machen. Ich hatte nämlich überlegt, dass ich mal quasi so eine Art Zwiegespräch führe, also indem ich erst die Fragen alle aufnehme und dann separat mir diese Fragen beantworte und das Ganze aufnehme. Wäre vielleicht mal ein Experiment werden. Da könnte ich auch meine ganzen Sample-Geschichten. Ja, dann mal gucken halt. Also, muss mal gucken, weil ich habe ja selber noch. Wann kommt das raus jetzt? Hast du schon einen Termin? Nee. Da läuft die Crowdfunding-Kampagne. Ist jetzt gerade das angelaufen. Bist du Social Media-mäßig gut aufgestellt? Aber ich habe schon mal was bei Crowdfunding gespendet. Gespendet? Also für dich selbst? Nein, für ein anderes musikalisches Projekt. Aha. Ein Dresdner Projekt sogar. Oh. Ja. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Okay, ich will dich nicht zwingen. Über ungelegte Eier soll man nicht sprechen und das Album kommt erst im April. Nicht so wie über deinen hypothetischen Podcast, den du mit deinem Zwing sprichst. Ich bin gespannt, also es klingt nach einer fetten Idee. Ich habe jede Menge fette Ideen, nur mit der Verwirklichung hapert es immer so ein bisschen. Würdest du die Fragen irgendwie in einem anderen Zustand oder anderem Zeitraum aufnehmen, sodass du dich eventuell an viele Fragen gar nicht so erinnern kannst? Oder da bin ich mir noch nicht ganz einig. Ich bin mir zum Beispiel auch noch nicht im Klaren darüber, ob ich das mit unterschiedlichen Stimmen, also ob ich jeweils meine Stimme verstelle ja. Oder ob ich tatsächlich einfach nur mit mir selbst spreche. Ich glaube, meine nächste Aktion wird ein Hörbuch. Also seid gespannt. Viel Spaß mit. Willst du noch Tschüss sagen? Viel Spaß mit Tschüss. Viel Spaß mit Dr. Ulrich Undeutsch und wie man. Kartoffeln schält? Nee. Nein. Ich wollte gerade sagen, und Arrivederci, wie man bei mir. In Portugal so sagt. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ich hab die Wunde getroffen, die Nase.